2.2 Es ist wieder Freitag, 21 Uhr und damit Zeit für unsere Sendung Filmtipps am Freitag. In unserer Sendung stellen wir Ihnen jede Woche neue, interessante Filme vor und besprechen, welche Filme gerade in der Mediathek zu sehen sind und ob es sich lohnt, sie sich anzuschauen. Heute haben wir Stefania Pietrani aus Bonn in der Leitung. Guten Abend, Frau Pietrani. Welchen Film können Sie uns denn heute empfehlen? Schönen guten Abend. Also zunächst möchte ich sagen, dass ich heute keinen Filmtipp habe, sondern eigentlich eine Serie empfehlen möchte. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Aber klar doch. Sie sind eher der Serientyp? Ja, das kann man so sagen. Ich bin ein echter Serienjunkie. Ich gucke zwar gerne Filme, aber eine gute Serie ist nochmal eine ganz andere Sache. Wie meinen Sie das? Na ja, im Gegensatz zum Film ist eine Serie normalerweise auf Dauer angelegt. Das heißt, man weiß, dass es eine Fortsetzung geben wird. Deswegen grübelt man als Zuschauerin oder Zuschauer ständig, wie es nach dem Cliffhanger wohl weitergehen wird. Man lebt einfach viel stärker mit. Außerdem sind Serien, was die Qualität betrifft, in letzter Zeit immer besser geworden. Früher war es so, dass Serien, gerade weil es so viele Folgen gab, oft sehr billig produziert wurden. Im Unterschied zum Film waren sie qualitativ also nicht so hochwertig. Heutzutage aber sind Serien kaum noch von guten Filmen zu unterscheiden. Eine interessante Beobachtung. Welche Serie würden Sie uns denn heute empfehlen?